14. Krebs. Um den Krebs zu verstehen, ist es besonders wichtig, analog zu denken. Wir sollten uns die Tatsache bewusst machen, dass jede von uns empfundene oder definierte Ganzheit, Einheit unter Einheiten, einerseits Teil einer noch größeren Ganzheit und andererseits gleichzeitig aus vielen anderen Ganzheiten zusammengesetzt ist. So ist zum Beispiel ein Wald als definierte Ganzheit sowohl Teil der größeren Ganzheit Landschaft als auch selbst aus vielen Bäumen kleinere Ganzheiten zusammengesetzt. Das Gleiche gilt auch für einen Baum. Er ist Teil des Waldes und besteht selbst aus Stamm, Wurzeln und Krone. Somit verhält sich der Stamm zum Baum wie der Baum zum Wald oder der Wald zur Landschaft. Ein Mensch ist Teil der Menschheit und besteht selbst aus Organen, die Teile eines Menschen sind und gleichzeitig aus vielen Zellen bestehen, die wieder Teile des Organs darstellen. Die Menschheit erwartet vom einzelnen Menschen, dass er sich möglichst so verhält, wie es der Entwicklung und dem Überleben der Menschheit möglichst gut dient. Der Mensch erwartet von seinen Organen, dass sie so funktionieren, wie es für sein Überleben erforderlich ist. Das Organ erwartet von seinen Zellen, dass sie ihre Pflicht so erfüllen, wie es für das Überleben des Organs erforderlich ist. In dieser Hierarchie, die sich nach beiden Seiten noch verlängern ließe, steht jede individuelle Ganzheit, Zelle, Organ, Mensch, immer im Konflikt zwischen persönlichem Eigenleben und Unterordnung unter die Interessen der nächsthöheren Einheit. Jedes komplexe Gefüge, Menschheit, Staat, Organ, ist in seiner Funktion darauf angewiesen, dass möglichst alle Teile sich der gemeinsamen Idee unterordnen und ihr dienen. Jedes System verkraftet normalerweise das Austreten einiger weniger Mitglieder, ohne als Ganzes gefährdet zu sein. Doch gibt es einen Grenzwert, bei dessen Übertreten das Ganze in seiner Existenz gefährdet wird. So kann ein Staat einige Bürger verkraften, die nicht arbeiten, sich asozial verhalten oder gegen den Staat eingestellt sind. Wenn jedoch diese Gruppe, die sich nicht mit den Zielen des Staates identifiziert, zahlenmäßig wächst, wird sie ab einer bestimmten Größe zu einer ernsten Gefahr für das Ganze und kann, wenn sie das Übergewicht erhält, das Ganze in seiner Existenz gefährden. Zwar wird der Staat lange Zeit versuchen, sich gegen diese Entwicklung zu schützen und seine eigene Existenz verteidigen, doch wenn ihm diese Versuche nicht gelingen, ist sein Zusammenbruch sicher. Die aussichtsreichste Möglichkeit bestünde darin, rechtzeitig die kleinen Gruppen der aus dem System ausbrechenden Bürger in die gemeinsame Ordnung zurückzuholen, indem man ihnen eine attraktive Möglichkeit verschafft, an gemeinsamen Zielen mitzuwirken. Die vom Staat meistens versuchte gewaltsame Unterdrückung oder Ausrottung der Andersdenkenden hat langfristig fast nie Erfolg. Eher beschleunigt dieses Verhalten die Entwicklung ins Chaos. Aus der Sicht des Staates sind oppositionelle Kräfte gefährliche Feinde, die kein anderes Ziel haben, als die gute alte Ordnung zu zerstören und das Chaos zu verbreiten. Diese Sichtweise ist richtig, jedoch nur von diesem einen Standpunkt aus. Würden wir die gegen die Ordnung aufsässigen Menschen befragen, würden wir andere Argumente hören, die ebenfalls richtig sind, von deren Standpunkt aus. Sicher ist, dass sie sich nicht mit den Zielen und Auffassungen ihres Staates identifizieren, sondern ihre eigenen Ansichten und Interessen dagegen stellen und sie gern verwirklicht sehen würden. Der Staat will Gehorsam. Die Gruppen wollen Freiheit zur Verwirklichung ihrer eigenen Vorstellungen. Man kann beide verstehen. Doch ist es nicht leicht, beide Interessen gleichzeitig ohne Opfer zu verwirklichen. Sinn dieser Zeilen ist es keineswegs, irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Theorien oder Bekenntnisse zu entwickeln, sondern vielmehr das Krebsgeschehen auf einer anderen Ebene darzustellen, um den meistens recht engen Blickwinkel, unter dem Krebs betrachtet wird, ein wenig zu weiten. Krebs ist kein isoliertes Geschehen, das nur in diesen nach ihm benannten Krankheitsformen auftritt. Vielmehr finden wir im Krebs einen sehr differenzierten und intelligenten Vorgang, der die Menschen auf allen anderen Ebenen genauso beschäftigt. Bei fast allen anderen Erkrankungen erleben wir den Körper bei dem Versuch, mit der eine Funktion gefährdenden Schwierigkeit durch geeignete Gegenmaßnahmen fertig zu werden. Gelingt ihm das, sprechen wir von Heilung, die mehr oder minder vollkommen sein kann. Gelingt es ihm nicht und unterliegt er in seinen Bemühungen, sprechen wir von Tod. Doch im Krebsgeschehen erleben wir etwas grundsätzlich anderes. Der Körper sieht zu, wie immer mehr seiner eigenen Zellen ihr Verhalten ändern und durch fleißige Teilung einen Prozess beginnen, der aus sich heraus zu keinem Ende führt, sondern lediglich in der Erschöpfung des Wirtes, Nährboden, seine Grenzen findet. Die Krebszelle ist nicht, wie beispielsweise Bakterien, Viren oder Toxine, etwas von außen kommendes, das den Organismus gefährdet, sondern sie ist eine Zelle, die bisher ihre gesamte Aktivität in den Dienst des Organs und damit in den Dienst des gesamten Organismus stellte, damit dieser bestmögliche Überlebenschancen habe. Doch plötzlich ändert sie ihre Gesinnung und sie verlässt die gemeinsame Identifikation. Sie beginnt, eigene Ziele zu entwickeln und diese rücksichtslos zu verwirklichen. Sie beendet ihre bisherige Tätigkeit einer spezifischen Organleistung und stellt ihre eigene Fortpflanzung in den Vordergrund. Sie benimmt sich nicht mehr wie ein Mitglied eines vielzelligen Lebewesens, sondern regrediert auf die evolutionsgeschichtlich frühere Daseinsstufe als Einzeller. Sie kündigt ihrem Zellverband die Mitgliedschaft und breitet sich nun durch ihre chaotische Teilungstätigkeit schnell und rücksichtslos aus, wobei sie alle morphologischen Grenzen missachtet, Infiltration und überall eigene Stützpunkte aufbaut, Metastasenbildung. Den übrigen Zellverband, aus dem sie mit ihrem Verhalten ausgebrochen ist, benutzt sie als Wirt für ihre eigene Ernährung. Das Wachstum und die Vermehrung der Krebszellen geschieht so schnell, dass die Versorgung über die Blutgefäße teilweise nicht aufrechterhalten werden kann. So stellen die Krebszellen von der Sauerstoffatmung auf die primitivere Form der Gärung um. Atmung ist abhängig von der Gemeinschaft, vom Austausch. Gärung kann jede Zelle für sich allein machen. Diese sehr erfolgreiche Ausbreitung der Krebszelle findet erst dann ihr Ende, wenn sie den Menschen, den sie zu ihrem Nährboden gemacht hat, buchstäblich aufgezehrt hat. Die Krebszelle scheitert irgendwann an Versorgungsproblemen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ihr Verhalten erfolgreich. Bleibt die Frage, warum die einstmals so brave Zelle dies alles tut. Doch ihre Motivation dürfte einfach nachvollziehbar sein. Als gehorsames Mitglied des Vielzellers Mensch hatte sie lediglich eine vorgeschriebene Tätigkeit auszuführen, die dem Vielzeller für sein Überleben dienlich war. Sie war eine Zelle von vielen, die eine unattraktive Arbeit für einen anderen leisten musste. Lange Zeit tat sie dies auch. Doch irgendwann einmal verlor der Organismus seine Attraktivität als Rahmen für die eigene Entwicklung der Zelle. Ein Einzeller ist frei und unabhängig, kann tun, was er will, kann sich durch seine grenzenlose Fortpflanzung unsterblich machen. Als Vielzeller wurde die Zelle sterblich und unfrei. Ist es so erstaunlich, dass sich die Zelle ihrer früheren Freiheit besinnt und zurückkehrt ins Einzeller-Dasein, um ihre Unsterblichkeit auf eigene Faust zu verwirklichen? Sie unterwirft die bisherige Gemeinschaft ihren eigenen Interessen und beginnt durch rücksichtsloses Verhalten ihre Freiheit zu verwirklichen. Ein erfolgreiches Vorgehen, dessen Fehler erst sehr spät sichtbar wird. Nämlich erst dann, wenn man bemerkt, dass die Opferung des anderen und dessen Verwertung als Nährboden auch das eigene Ende mit einschließt. Das Verhalten der Krebszelle ist nur so lange erfolgreich, solange der Mensch als Wirt lebt. Sein Ende bedeutet auch das Ende der Krebsentwicklung. Hier liegt der kleine, aber folgenschwere Irrtum im Konzept der Verwirklichung von Freiheit und Unsterblichkeit. Man sagt sich von der alten Gemeinschaft los und bemerkt zu spät, dass man sie dennoch braucht. Der Mensch ist zwar nicht begeistert, sein Leben für das Leben der Krebszelle zu opfern, doch die Körperzelle war auch nicht begeistert, ihr Leben für den Menschen zu opfern. Die Krebszelle hat gleich gute Argumente wie der Mensch, nur ihr Standpunkt ist ein anderer. Beide wollen leben und ihre Interessen und Vorstellungen von Freiheit verwirklichen. Jeder von beiden ist bereit, dafür den anderen zu opfern. In unserem Staatsbeispiel war es nicht anders. Der Staat will leben und seine Vorstellung verwirklichen. Ein paar Andersdenkende wollen auch leben und ihre Vorstellungen verwirklichen. Zuerst versucht der Staat deshalb, die Quertreiber zu opfern. Gelingt es ihm nicht, opfern die Revolutionäre den Staat. Rücksicht nehmen beide Parteien aufeinander nicht. Der Mensch operiert und bestrahlt und vergiftet die Krebszellen so lange, wie er noch kann. Siegen sie dennoch, opfern sie den Menschen. Es ist der uralte Konflikt der Natur: Fressen oder gefressen werden. Zwar sieht der Mensch die Rücksichtslosigkeit und auch die Kurzsichtigkeit der Krebszellen, sieht er aber auch, dass er sich selbst genauso verhält, dass wir Menschen nach dem gleichen Krebskonzept unser Überleben zu sichern versuchen? Hier liegt der Schlüssel zur Krebserkrankung. Es ist kein Zufall, dass unsere Zeit so stark unter Krebs leidet, so versessen ihn bekämpft und dabei so erfolglos ist.